Frauen, was ist denn nun los durch die Emanzipation? Fühlt ihr euch groß? Warum werden meine Träume nicht wahr? Wieso kann alles nicht so sein, wie es früher einmal war? Warum? Frauen, was ist denn nur los durch die Emanzipation? Fühlt ihr euch groß? Warum können uns die Frauen nicht verstehen? Sie wünschen uns vielleicht den Tod, doch würden dann selbst untergehen. Manchmal lieg ich abends wach und denke mir, warum? Warum sind heutzutage alle Frauen nur so dumm? Es geht ja nicht allein darum, schönes Aussehen, große Titten. Schon bei ihren Argumenten könnte ich jedes Mal ausflippen. Ich kriege Kopfschmerzen und komme nicht darüber klar. Warum kann alles nicht so sein, wie es früher einmal war? Ohne Ticken, ohne Reden hat die Frau sich hinzulegen oder an den Herd zu stellen und mir mein täglich Essen geben. Frauen nutzen uns nur aus, aber das wusste ich schon. Der Widerstand begann vor Jahren mit der Emanzipation und dieser Widerstand, der bleibt und wird auch nie wieder gehen. Die Frauen setzen ihren Kopf durch und man kann nicht mit ihnen reden. Reden kann man nicht, aber man kann auch nicht schweigen. Wir leben weiter unser Leben und müssen unter Schmerzen leiden. Und nun wundern sich die Frauen, dass wir unsere Faust erheben. Fick Emanzipation, wir wollen doch nur in Ruhe leben. Warum? Frauen, was ist denn nun los durch die Emanzipation? Fühlt ihr euch groß? Warum werden meine Träume nicht wahr? Wieso kann alles nicht so sein, wie es früher einmal war? Warum? Frauen, was ist denn nur los durch die Emanzipation? Fühlt ihr euch groß? Warum können uns die Frauen nicht verstehen? Sie wünschen uns vielleicht den Tod, doch würden dann selbst untergehen. Frauen machen alles richtig. Na klar. Und dadurch fühlen sie sich wichtig, aber nichts ist. Das ist alles nur Fassade, in Wirklichkeit können sie nichts. Und das ist eine Blamage, so blamabel und schlecht. Doch was die Frau anschließend tut, sie schiebt uns das in die Schuhe und fühlt sich damit wieder gut. Und das Schlimmste daran, sie sagt, wir wären die Penner. Doch in den meisten Fällen sind die Frauen noch viel schlimmer. Menschen machen Fehler, doch die Frauen machen zu viel. Ich könnte wirklich vieles nennen, aber hier nur ein Beispiel. Denn es gibt ein Vorurteil, und das schon seit Jahren. Das sagt aus, dass Frauen nicht einparken und nicht gut Auto fahren. Um den Streit endlich zu schlichten, sag ich's ihnen ins Gesicht. Frauen können einparken, aber sonst können sie nichts. Nichts, nichts, nichts. Warum? Frauen, was ist denn nun los durch die Emanzipation? Fühlt ihr euch groß? Warum werden meine Träume nicht wahr? Wieso kann alles nicht so sein, wie es früher einmal war? Warum? Frauen, was ist denn nun los durch die Emanzipation? Fühlt ihr euch groß? Warum können uns die Frauen nicht verstehen? Sie wünschen uns vielleicht den Tod, doch würden dann selbst untergehen. Ja, du sagst es richtig, doch weshalb habt ihr nur so eine Gier nach Aufmerksamkeit? Um ein Opfer zu finden, tragt ihr 100 Schichten Make-up auf. Kein Selbstvertrauen, Mann, ich hab keinen Bock drauf. Wie eine Nutte an der Straße mit nem T-Shirt, wo drauf steht: Ich bin klüger, als ich aussehe. An dieser Stelle, an alle Frauen einen schönen Gruß. Warum labert ihr nur so ein Stutz? Doch warum, wieso ist keiner mehr treu? Wir können nicht mit, aber auch nicht ohne euch. Oh nein, für euch leuchtet kein Weg, weil Dummheit und Frau immer in einem Satz steht. In der Hierarchie steht ihr ganz weit unten, denn ihr habt die Logik noch nicht erfunden. Also es ist klar und nicht mehr zu ändern, sitzt die Frau am Steuer, wird dein Schiff kentern. Warum? Frauen, was ist denn nun los durch die Emanzipation? Fühlt ihr euch groß? Warum werden meine Träume nicht wahr? Wieso kann alles nicht so sein, wie es früher einmal war? Warum? Frauen, was ist denn nur los durch die Emanzipation? Fühlt ihr euch groß? Warum können uns die Frauen nicht verstehen? Sie wünschen uns vielleicht den Tod, doch würden dann selbst untergehen. Warum? Frauen, was ist denn nun los durch die Emanzipation? Fühlt ihr euch groß? Warum werden meine Träume nicht wahr? Wieso kann alles nicht so sein, wie es früher einmal war? Warum? Frauen, was ist denn nun los durch die Emanzipation? Fühlt ihr euch groß? Warum können uns die Frauen nicht verstehen? Sie wünschen uns vielleicht den Tod, doch würden dann selbst untergehen.